Ich brauche dich, um das Lied, das in mir ist, zu singen. Dich, um mit mir und dem Leben in Frieden zu sein. Du bringst in mir nie gekannte Akkorde zum Klingen. Und selbst die Worte dazu fallen mir plötzlich ein. So wie niemals gewesen. Du bist der Strom, der mich mitreißt mit aller Gewalt. So habe ich's früher in alten Gedichten gelesen. Dass es geschehen kann, das habe ich mir nie ausgemalt.